es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Dinge tut, die seinen Vater wirklich freuen. Ist es mal schwer und ist mal schnell matt? Vater merkt, dass man ihn lieb hat. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Mitarbeiten kann in Garten, Stall und Haus. Im Flur, im Keller und zusammen auch mal mit der Mutter richtig Ordnung macht. Abends sieht dann alles richtig so. Denn ein gutes Kind hilft den Eltern gern. Ab und zu. Hole bitte dies, hole bitte das für Papa. Ja, es ist nicht leicht, doch es macht ja Spaß, wenn mein Vater hilft. Nicht nur Papa freut sich, sondern auch Mama. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Dinge tut, die seinen Vater wirklich freuen. Gras zusammenharkt, wenn der Vater grad seinen Rasen abgemäht hat. Ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Vater auch beim Stapel hilft, hackt er mal Holz. Das macht dem Vater Freude. Weißt du mit den Dingen nicht wohin, weiß Vater das. Denn Vater ist nicht nur dein Freund, sondern dein Stolz. Ja, ein gutes Kind hilft dem Vater gern. Und sagt er, hol mir bitte dies, hol mir bitte das. Tut man's dann? Ja, ist es nicht ein Riesenspaß, wenn man dem Vater hilft? Hilft. Weil man dann auch manchmal dafür einen großen Bonbon haben kann.